Morning. Guten Morgen. I hope you are jealous. Ich hoffe, dass du eifersüchtig bist. With the right jealousy, the godly jealousy. Mit der richtigen Eifersucht, mit der göttlichen Eifersucht. Do you know, not only there is a godly jealousy. Es gibt nicht nur eine göttliche Eifersucht. But actually, God himself has this jealousy. Aber tatsächlich hat auch Gott diese Eifersucht. It's not a sinful jealousy. It's a longing, protective desire to be intimate with us. Es ist keine sündhafte Eifersucht. Es ist ein sehnsuchtvolles und fürsorgliches Verlangen nach inniger Vertrautheit mit uns. So, this kind of jealousy is a very wonderful thing to have. Diese Art von Eifersucht ist wunderbar. You know, it's nothing to do with judgmentalism or criticism. Es hat nichts mit Verurteilung und Kritik zu tun. But it has to do with our heart aches when our brothers and sisters don't walk in God's purpose. Aber es hat mit unserem Herzschmerz zu tun, wenn unsere Brüder und Schwestern nicht in Gottes Absicht leben. Now what about the jealousy between husband and wife? Was ist mit der Eifersucht zwischen Ehemann und Ehefrau? You know, it's interesting. In this aspect or in this context, usually we only hear jealousy in a negative sense. Es ist interessant, in diesem Aspekt oder in diesem Kontext hören wir Eifersucht nur im negativen Sinne. Because really in general nobody talks about a godly jealousy. Denn im Allgemeinen spricht niemand über eine göttliche Eifersucht. But I believe that even in a marriage between husband and wife, there needs to be a good godly jealousy. Ich glaube, dass es in einer Ehe zwischen Mann und Frau eine gute göttliche Eifersucht geben sollte. It's a jealousy that goes more or less like this. Eine Eifersucht, die mehr oder weniger so geht. That I've promised to be faithful to you until the end of my life. Ich habe versprochen, dir gegenüber treu zu sein bis zum Ende meines Lebens. And you promised to be faithful to me. Und du hast versprochen, mir gegenüber treu zu sein. So now this mutual healthy jealousy is a sign of genuine love for one another. Diese gegenseitige Eifersucht ist ein Zeichen für die gegenseitige Liebe füreinander. You know, that's not a sinful jealousy. Das ist keine sündhafte Eifersucht. If one of the two partners acts very inappropriate towards the other's opposite sex, wenn einer der beiden Partner sich dem anderen Geschlecht gegenüber sehr unangemessen verhält, and I'm meaning in a very appropriate way, und ich meine sehr unangemessen, that's how Paul would have been jealous in the spiritual sense, and that's how there is jealousy in the natural sense. So ist Paulus im geistlichen Sinne eifersüchtig, und so gibt es eine Eifersucht im Natürlichen. This does not cause daily arguments and all this fighting. It actually causes protection. Dies verursacht keine täglichen Streitigkeiten. Dies verursacht Schutz. This will not be born out of insecurity, but out of love for the other partner. Dies wird nicht aus Unsicherheit geboren, jedoch aus Liebe für den anderen Partner. This is not limiting, but protecting. Dies ist keine Einschränkung, sondern ein Schutz. You know, we are very easily confusing things because the line is sometimes so thin. Wir verwechseln die Dinge so leicht, weil die Grenze manchmal so schmal ist. You know, if I see that there is a guy trying to seduce Debbie. Wenn ich sehe, dass ein Mann Debbie verführen will, or let's imagine a woman trying to seduce me, oder stellen wir uns vor, dass eine Frau mich verführen will, who has clearly evil desires, die ganz klar böses Verlangen hat, and tries to destroy our marriage, und versucht, unsere Ehe zu zerstören, would it be okay for Debbie to say, well, I'm not a jealous person, so let them do whatever? Wäre es für Debbie okay zu sagen, nun, ich bin nicht eifersüchtig, also lass sie tun, was sie will. If I'm walking in this deception, wenn ich in diesem Trugschluss lebe, there needs to be a healthy protective jealousy that saves me from disaster. Muss es eine gesunde, schützende Eifersucht geben, die mich vor einer Katastrophe schützt. But because the line is so thin and because many women don't have any healthy jealousy, but only negative jealousy, few people understand that. Weil die Grenze so schmal ist und weil so viele Menschen keine gesunde Eifersucht haben, nur negative Eifersucht, verstehen dies nur wenige Menschen. Because negative jealousy is destructive, healthy jealousy is protective. Negative Eifersucht zerstört, gesunde Eifersucht schützt. You know, look what Paul said to the Corinthians in 1 Corinthians chapter 3, verse 3. Schau, was Paulus den Korinthern sagte in 1. Korinther 3, Vers 3. He actually also talks about jealousy there. Da spricht er auch über Eifersucht. But he actually talks about the jealousy in a negative sense and from the spiritual point of view. Er spricht über die negative Eifersucht aus der geistlichen Sicht. So I'm going to read from the New King James Version first. Ich lese zuerst aus der New King James Übersetzung. He says, for you are still carnal, For where there are envy, or another translation says jealousy, strife and divisions among you, you are not, are you not being carnal, behaving like mere men? Denn ihr seid immer noch fleischlich, denn wo Neid oder Eifersucht, Streit und Spaltungen unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und verhaltet euch wie normale Menschen? So what kind of a jealousy was that? Was war das für eine Eifersucht? Do you know, they were actually arguing, oh, I am Paul's guy. Sie stritten untereinander. Oh, ich gehöre zu Paulus. Oh, I'm influenced by Apollos. He's my mentor. Oh, ich werde von Apollos geprägt. Er ist mein Mentor. So they were jealous of one another in a terrible negative sense. Sie waren aufeinander eifersüchtig auf eine schreckliche negative Art und Weise. You know, and this we must avoid. Und das müssen wir vermeiden. Because this will only destroy every relationship. Denn dies zerstört nur jede Beziehung. So think about it. Denk darüber nach. If I talk to another woman and Debbie gets jealous, that's a very destructive jealousy because there's nothing wrong in talking to another woman. Wenn ich mit einer anderen Frau spreche und Debbie eifersüchtig wird, ist dies eine sehr destruktive Eifersucht. Es ist nichts Falsches daran, mit einer anderen Frau zu sprechen. But if there is another woman trying to deceive me to be sinful, then there is a protective jealousy. Wenn eine Frau versucht, mich zu verführen, sündhaft zu handeln, gibt es eine schützende Eifersucht. I've seen so much negative jealousies in the church, in marriages that have no, doesn't even make sense. Ich habe in der Gemeinde so viel negative Eifersucht gesehen, in Ehen, die nicht einmal Sinn ergaben. You know, I've seen people jealous because he has what I don't have. Ich sah, wie Leute eifersüchtig waren, weil er hat, was ich nicht habe. Now I want that and I decide that and I'm passionate and want you not to have it. Jetzt will ich das. Ich verlange danach. Ich will nicht, dass du es hast. You know, one Galatians chapter 5 verse 20 puts jealousy as a work of the flesh. Galater 5 Vers 20 stellt Eifersucht als ein Werk des Fleisches dar. Here is a question. Hier ist eine Frage. We're going to answer it tomorrow. Ich werde sie morgen beantworten. Where does this even come from? Woher kommt das überhaupt? Where do these feelings, this strong emotion of jealousy, arise from? Woraus entspringen überhaupt diese Gefühle, diese starken Eifersuchtsgefühle? If you don't deal with the root, then we're not going to deal with it. Wenn du dich nicht mit der Wurzel auseinandersetzt, wirst du damit nicht umgehen können. Tomorrow we talk about it. Morgen sprechen wir darüber.